Kundgabe 3187. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.07.1944. Liebe, beste Waffe gegen das Böse. Des Menschen mächtigste Waffe gegen alles Böse ist die Liebe. Wer die Liebe hat, dem steht Gott selbst zur Seite, weil er in ihm ist und seiner Macht wahrlich alles sich beugen muss. Und es flieht das Böse vor dieser Waffe, oder es lässt sich überwinden. Denn die Liebe ist sein schärfster Gegner, dem es nicht standhalten kann. Die Liebe macht sich untertan, was mit ihr in Berührung kommt, so es nicht offensichtlich die Liebe flieht. Und darum wird immer die Liebe die beste Waffe sein für den Menschen. Darum wird er immer erfolgreich kämpfen und sich nicht zu fürchten brauchen, so er mit dieser Waffe in den Kampf zieht. Dies wird beherzigt werden müssen in jeder Lebenslage, in jeder Streitigkeit und vor allem in der letzten Kampfzeit, da selbst gegen die Liebe vorgeschritten werden wird. Denn es wird der Gegner Gottes ganz besonders darauf drängen, dass auch das Liebeswirken unterdrückt und also unausführbar gemacht werde. Er wird die Menschen bestimmen, Gebote zu erlassen, die hemmend wirken auf die Liebetätigkeit, welche Gott fordert. Er wird sich nicht scheuen, durch Menschen das für Unrecht zu erklären, was allein dem Willen Gottes entspricht. Er wird Lieblosigkeit fordern, wo Gott Wirken in Liebe verlangt, weil er nur dann siegen kann über die Menschen, wenn diese die Waffe der Liebe nicht mehr gebrauchen. Und dies bedeutet eine große Gefahr für die menschliche Seele, der voll bewusst entgegengetreten werden muss. Und darum mahnet Gott die Menschen zu unausgesetztem Liebeswirken. Er stellt ihnen den Segen dessen vor und die Kraft, die der Mensch schöpfet, so er unentwegt liebetätig ist. Er darf sich nicht beirren lassen durch weltliche Bestimmungen. Und er muss immer nur tun, was das Herz ihn zu tun heißt. Denn ohne Liebe versinket er in die Finsternis und der Gegner hat sein Ziel erreicht. Die Liebe ist göttlich und wer in der Liebe bleibt, der trägt Gott in sich und wird keine Macht zu fürchten haben, ob sie ihn auch noch so sehr bedroht. Wer in der Liebe bleibt, dessen Innerstes leistet Widerstand dem Ansinnen der Welt, die vom Gegner Gottes regiert wird. Und diesen Widerstand kann niemand brechen, denn des Gegners Kraft ist schwach und reichet nicht an die Kraft der Liebe heran. Es darf die Liebe nicht verbannt werden, ansonsten dies völligen Untergang bedeutet. Nur wer liebt, wird leben. Die Lieblosigkeit aber zieht unweigerlich den Tod der Seele nach sich. Und dies ist das Ziel des Widersachers, dass er in die Finsternis stürzen will, alles Geistige, das dem Licht entgegenstrebt. Wer aber in der Liebe lebt, gegen den ist er machtlos. Und wer in der Liebe lebt, der soll auch die Liebe ausstrahlen auf seinen Nächsten, auf dass dieser die Kraft der Liebe erkenne und gleichfalls danach strebe, indem er die Liebe übt, wo immer ihm dazu Gelegenheit geboten ist. Nur der wird stark sein in der kommenden Zeit, der sich zur Liebe gestaltet hat. Ihn wird nichts schrecken. Er wird jeden Ansturm mit der Liebe auszugleichen versuchen und er wird um sich eine Mauer errichten, die niemand einreißen kann. Die Liebe ist der mächtigste Faktor auf Erden. Sie ist der Schlüssel zur Weisheit. Sie ist die Brücke zum jenseitigen Leben. Sie ist die Gewehr für die Liebe Gottes. Und also bedeutet sie Licht und Kraft. Und beides ist Leben. In aller Weisheit tätig sein zu können, bis in alle Ewigkeit. Nur die Liebe führt zu dem Ziel. Nur die Liebe gibt dem Geistigen im Menschen den Urzustand zurück. Nur die Liebe führt ihn Gott näher und darf darum niemals ausgeschaltet werden. Und niemals dürfen sich die Menschen den Bestimmungen beugen, die eine Liebebetätigung unterdrücken und die darum immer das Werk dessen sind, der als Gegner Gottes bar ist, jeder Liebe und darum sie bekämpft. Amen.